Zeuge Michael Kruczek, Polen, katholischer Geistlicher, 50 Jahre, 103. Verhandlungstag, 22.10.1964. Nummer 218 gehabt. Nummer 218, das heißt, Sie kamen schon im Jahr? Ja, also 14. Juni mit dem ersten Transport aus dem Gefängnis in Tarnów. 1940. Sie kamen in das Lager 1940 und sind geblieben bis wann? Bis 2.6.1944 wurde ich entlassen. Entlassen? Ja. Nicht in ein anderes Lager, sondern nach Hause? Nein, entlassen nach Hause. Nach Hause. Herr Zeuge, haben Sie in dieser Zeit den Angeklagten Breitwieser kennengelernt? Ja, gut. Wollen Sie uns mal sagen, was Sie von diesem Angeklagten wissen und was Sie uns von ihm sagen können? Ja. Ich habe von September 40 in Effektenkammer gearbeitet. Und im Block neben war Bekleidungskammer. Als Chef war Arthur Breitwieser. Ich wusste, dass er ein polnischer Student war. No. Das kann ich sagen, dass er hat niemanden geschlagen, höchstens auf die Häftlinge geschrien, aber das war eine Methode. Weil im Gefängnis der Geschrei und das war eine Schutz oder auch eine Methode des Kampfes. Da machten die SS-Männer und manchmal auch die von den Häftlingen, die Blockältesten und Kapos, haben viel geschrien und so, aber das hat niemanden Schade gebracht. Der Breitwieser Arthur war sehr menschlich für uns. Das waren auch solche Fälle waren auch, aber der war besonders. Ich habe persönlich vor ihm keine Angst gehabt, nie, weil ich das wusste und ich war überzeugt, das kann niemanden Schaden bringen und wird nicht schlagen, wird nicht auch Doch nicht. Er wird auch niemanden verklagen bei den anderen. Ja. Wir waren, ich habe da in Bekleidungskammer einen Kollegen gehabt, der Student der Medizin, aber ist gestorben, Emanuel Gierlatka. Mit ihm habe ich viel gesprochen, auch Arthur Breides Angeklagter war da. Wir waren vorsichtig, deswegen, weil wir alle Studenten waren. Das war gefährlich für uns, eine Rede zu halten oder zusammen sich sammeln. Wir waren immer vorsichtig, überall. Deswegen habe ich keine, viermal höchstens habe ich Schläge bekommen. Aber das von Breitwieser? Nein, von anderen, von Lage Elster, Wieczorek, von Palitsch, Rapportführer, von Esmann Emmerich und, glaube ich, von einem der Häftling, Potocki. Nun, von Breitwieser, aber ich hab in der Zeitung gelesen, die letzten Worte, in der polnischen Zeitung oder in Radio, weiß ich nicht genau, die letzten Worte des Angeklagten Arthur Breitwieser. Er sagte, er wollte unser unmenschliches Schicksal mildern. Und das habe ich gleich gesagt, ja, das ist wahr. Er wollte uns helfen, wie möglich für ihn und überhaupt für die SS-Männer war. Es sind Fälle, ich habe auch andere Fälle gehabt, dass SS-Männer manchmal geholfen haben. Und Breitwieser gehört zu ihnen. Herr Zeuge, können Sie sich entsinnen, dass im Oktober 1941 im Keller von Block 11 Menschen vergast worden sind? Ja. Wahrscheinlich waren das sowjetische Kriegsgefangene. Bei uns wurde gesagt, das sind die, politischen Kommissare. Und einen Tag vorher, ich wusste, dass wir Vergasung, wahrscheinlich von den Kollegen, und das musste in der Nacht sein, weil nächsten Tag nach der Vergasung, also das war wahrscheinlich Sonntag, Mittagsappell war das, wir standen auf dem Appellsplatz und ist eine von der SS-Männer, von der Bewacher auf Block 11, das war ein Name, weiß ich, aber der war der Größte. Von sehen kann ich mich erinnern. Der ist mit der Gasmaske, da auf den Block 11 gegangen. Und so. Wir sagten, er ist schon nach der Vergasung, er geht feststellen. Und ich dachte, und jetzt denke ich, dass er musste das mitmachen. Das war einer von den zwei Wächter, Strażników Block 11. Das war einer von der Wachmannschaft auf dem Block 11. Das war der Große. Aber würden Sie ihn wiedererkennen? Czy ksiądz go pozna? Ja. Ja, würden Sie mal sehen. Vielleicht stehen die Angeklagten mal auf. Wer ist das? Nummer 22. Wer ist das? Wahrscheinlich, der hat die Wache, Überwachung vom Block 11. Zwei waren. Eine war große, lange, damals nur 30 Jahre höchstens. Das sind schon 20 Jahre. 30 oder 25, 30. Ich bin 25 oder so, meine Alter. Sie meinen, dieser Mann wäre im Block 11 gewesen, den Sie eben bezeichnet haben? On był w mundurze, er war in Uniform, SS-Uniform, das ist 20 Jahre, der war groß, der hat überwacht, aber das müssen wissen die Kollegen besonders noch. Wollen Sie sich die Angeklagten bitte mal alle ansehen, von Anfang bis zu Ende? Auschwitz oder schon aus der Presse? Weil in der Presse habe ich die Gesichter gesehen, das weiß ich, aber keinen Fall kann ich mich erinnern, dass der Angeklagte vor meinen Augen und in den ersten zwei Jahren, als ich im Hauptlager Auschwitz war, was mit den Häftlingen zu tun hat im Hauptlager, das weiß ich nicht. Ich kannte nur meine Vorgesetzten. Und die Blockältesten Kapos, mit welchen ich zu tun habe, ich habe immer Angst vor SS-Männern gehabt, ich wollte weit von ihnen, dass ich keine Schläge bekomme und ich wollte rausgehen aus dem KZ. Und muss Bednarek hier sein, der Bednarek kenne ich auch, das ist Schutzhäftling, Emil Bednarek, ja, Bednarek. Ja, Herr Zeuge, wir wollen jetzt zunächst stehen bleiben bei dem Angeklagten Breitwieser. Es wird dem Angeklagten Breitwieser zur Last gelegt. Er hätte bei der ersten Vergasung, die im Keller von Block 11 durchgeführt wurde, Giftgas Zyklon B in die Kellerräume eingeführt, sodass die Menschen dann daran gestorben sind. Wissen Sie, ob das wahr ist? Oder wissen Sie, ob es nicht wahr ist, oder wissen Sie gar nichts davon? Angeklagte Breitwieser hatte die Desinfektionskammer, der ist öfters mit Gasmaske gegangen. Gas hatte er. Er hat vergaß unsere Kleidung und Häftlingswäsche und Räume. Aber nein, ich glaube nicht, weil er war nicht. Er war ja nicht dafür vorgesehen. Er hatte eine andere Aufgabe. Er hat das bestimmt nicht getan. Mir scheint es, dass er nicht fähig wäre, das zu tun. Ja, aber positives Wissen haben Sie nicht davon. Positives Wissen, nein. Ob er es getan hat, ob er es nicht getan hat. Nein, nie są wiadome. Nie słyszałem, nie wiem. Ich habe nichts gehört, ich weiß nicht, dass er das getan hat. Ja. Ja, es ist ihm dann noch zur, dem Angeklagten Breitgwieser dann noch zur Last gelegt worden von dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Kaul in seinem Beweisantrag vom 10.09.64, dass Breitwieser im Jahr 1942 dem Blockältesten des Blocks 23 namens Rudolf befohlen habe, 54 sowjetische Kriegsgefangene bei 20 Grad Kälte nackend ins Freie zu treiben und dann mit kaltem Wasser zu übergießen. In unmittelbarer Folge dieser Misshandlung starben einige dieser Häftlinge. Würden Sie das vielleicht dem Herrn Zeugen noch einmal wiederholen? Jeden z powodów cywilnych w procesie karnym dr Kaul oskarżył w swoim dodatku do aktu oskarżenia z 10.09.64 roku, że oskarżony Breitwieser w 1942 roku wydał polecenie blokowemu z bloku z bloku 20, żeby wyprowadzić na ulicy 40. Nein, Verzeihung. Es waren 20 Grad Kälte, Block 23. Z bloku 23 przy 22 stopniach mrozu wyprowadzić na podwórze 45 więźniów radzieckich, jeńców radzieckich, rozebrać się, kazać im rozebrać się do naga i obleć ich wodą, na skutek czego zmarli. Czy księdzu jest coś wiadomo na ten temat? Nie, ja już byłem ich warszem in Goleszał, of the commando, Filialkommando Goleschau, aber nein, das hat bestimmte Breitwieser nicht gemacht. Der konnte das nicht machen, das war unmenschlich. Und ja, das ist Ihr Empfinden und Ihr Gefühl. Aber Positives können Sie uns nicht sagen. Es wäre ja auch sehr schwer, einen negativen Beweis zu erbringen. Denn dann müssten Sie ja Tag und Nacht mit dem Breitwieser zusammen gewesen sein. Sie wissen es also weder positiv noch negativ. Sie können uns nur Ihre Überzeugung zum Ausdruck bringen. Herr Rechtsanwalt Dr. Zanak. Herr Zeuge, wissen Sie etwas darüber, ob dieser Vorgang überhaupt stattgefunden hat? Im Januar 42. Im Januar 42. Ich weiß, dass im KZ solche Fälle gab. Ich weiß, dass im KZ Auschwitz solche Fälle waren. Das war, das habe ich gehört, ob gesehen, kann ich jetzt in diesem Moment nicht erinnern, aber das war bestimmt, waren verschiedene unmenschliche Taten geübt. Aber ob, gerade in dieser Zeit, ob Breitwieser Arthur, das weiß ich nicht. Nein, der Herr Rechtsanwalt Zanak wollte wissen, ob überhaupt ein solcher Vorfall sich im Januar 1942 abgespielt hat. Czy w ogóle taki wypadek miał miejsce w styczniu 1942 roku? Diese Zeit war schwer für Häftlinge und wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Ja. Können Sie etwas darüber sagen, wer so etwas anordnen konnte oder angeordnet hat, konnten das die Blockführer von sich aus machen oder bedurfte es eines höheren Befehls? Ja, das konnte auch die Blockführer von sich selbst eine Anordnung ausgeben und auch vielleicht welche Blockälste oder Kapos zum Kapos und von den Lagerbehörden, von den Vorgesetzten. Auch von den Vorgesetzten könnte so ein Befehl von dem Blockführer. Eine weitere Frage, Herr Zeuge. Wissen Sie zufälligerweise, ob Breitwieser zu diesem Zeitpunkt noch in der bisherigen Tätigkeit war, in welcher Sie ihn kennengelernt haben? Das heißt, in der Effektenkammer. Bekleidungskammer. Czy księdze świadome, czy w tym czasie, to znaczy w styczniu 1942 roku, czy Breitwieser miał jeszcze to samo stanowisko, to znaczy, czy pracował w tej tak zwanej Bekleidungskammer? Ja. Oder war er zu diesem Zeitpunkt woanders bereits eingesetzt in der... Czy też on w tym czasie już miał jakiś inny... Ich weiß, dass der angeklagte Breitwieser war nur Bekleidungskammerchef. Ja. Von anderen Posten weiß ich nicht. Von den anderen Tätigkeiten von ihm wissen Sie nichts? Nein. Darf ich positiv fragen, ob Sie wissen, dass er auch, vom Zeitpunkt erst mal zu schweigen, in der Lederfabrik war? Und dann in der Unterkunftsverwaltung, in der Schreibstube der Unterkunftsverwaltung, dann auch im Lazarett gelegen hat, und dann auch in Monowitz war. Ich weiß nichts davon. Czy księdze jest wiadomo o rozmaitych etapach pracy jego, że on był na fabryce skóry, że pracował w zarządzie tego Unterkunft, tam mieszkania SS-manów, że był też leżał w szpitalu, następnie pracował w Monowicach. Nein. Also ich darf Sie dahin verstehen, Herr Zeuge, dass Sie von diesen anderweiten Tätigkeiten nichts sagen können. Nein, ich kann nichts sagen. Ich weiß nicht, ob andere Posten in Auschwitz oder in Filialkommandos angeklagte Breitwieser hatte. Ich habe das letzte nicht verstanden. Ich kann nicht sagen, ob der angeklagte Breitwieser welche andere Posten in Auschwitz hatte. Jetzt meine Frage beruht auf dem Personalakten von Breitwieser, die dem Gericht vorliegen. Ja, der Zeuge weiß es aber nicht. Ich wollte bloß erläuternd sagen, worauf meine Frage beruht. Danke, ich habe keine weitere Frage. Ja. Herr Zeuge, wissen Sie, dass Breitwieser vor dem obersten Volkstribunal in Polen verurteilt worden ist? Nein, ich weiß nichts. Das wissen Sie nicht? Nein. Herr Rechtsanwalt Dr. Lertan, falls auf Seiten der Staatsanwaltschaft keine Fragen mehr sind. Bitte schön. Herr Zeuge, können Sie sich aus Ihrer Lagerzeit noch an Ihren Mithäftling Walter Petzold erinnern? Oder ist Ihnen der Name nicht mehr in Erinnerung? Den Namen habe ich in der Zeitung gelesen. Welche Nummer hatte, das weiß ich nicht. Wir kannten uns nach der Nummer. Mich znali po numerach. Ja, wir kannten uns sehr häufig nur nach unseren Nummern. Also er ist Ihnen vom Namen her nicht mehr in Erinnerung? Znaczy, nazwiska sollte ich uns nie przypominać. Nein. Können Sie sich noch an andere Namen aus der Lagerzeit her erinnern, an Namen von SS-Angehörigen? Nun ja, von SS. No. Lagerführer Fritsch. Erste Lagerführer Fritsch. Danke, der ist tot, da brauchen wir nicht drüber. Aumeier, Vertreter. Nachher Aumeier, und vertreten Seidel. Die sind auch alles tot. No. Palsch Rapport führe. Und seinen Vertreter kannte ich, aber ich kann mich nicht den Namen erinnern. Der war nach einem Jahr oder zwei Jahren Offizier geworden, zu Offizier befördert. Mit dem Palitsch damals zusammen, Vertreter, Rapportführer, Vertreter. In meiner Zeit, in den zwei Jahren Hauptlager in Auschwitz, Boger war nicht Rapportführer, der hat nie einen Rapport, zufällig hat einen Rapport abgegeben. Immer Palitsch und andere Vertreter. Aber ist Ihnen beispielsweise der Name Stiewitz noch in Erinnerung? Nein. Boger, Kaduk. Kaduk von Hören. Kaduk, ja, von Hören. Viel habe ich gehört von Häftlingen, ist ein gewisser Kaduk. Aber von den Häftlingen zu ihrer Zeit, wo sie dort waren. Aber ohne nähere Einzelheiten. Noch hieß, ja, das ist Dolmetscher, erste Dolmetscher war Graf Baworowski, nachher der Schiewe, Leon Schiewe und Blogelster, Bednarek, Emil Schiewek. Auch Blogelste, Stefan Wirsch. Haben Sie noch eine Frage, Staatsmann? Danke, ich habe keine Frage. Aber Sie nannten eben, Augenblick nochmal, Sie nannten eben den Namen Bednarek. Bednarek, ja. Kannten Sie ihn? Ja. Von Anfang habe ich ihn gut gekannt. In den ersten zwei Jahren, als ich in Hauptlager in Auschwitz bis Sommer 1942, letztens habe ich in der Küche gearbeitet, nach der Unterkunftskammer, Effektenkammer, Unterkunftskammer und nachher in der Küche als Koch. Nur da habe ich gesehen sehr oft den Emil Bednarek. Schitschau, Skakau. Er schrie, er sprang herum. Man hat geschlagen, Ohrfeige gegeben, den Häftlingen. Er hat einen großen Eifer gezeigt. Aber wir haben gelacht, wir alte Häftlinge und Bekannten, so, nur Bekannte, nur, der war auch so bei Schlesien, deswegen habe ich ihn sagen können. Ich habe keine Angst von ihm gehabt. Und ich habe nie ihm gesagt, dass er soll nicht schlagen, weil ich habe gedacht, das bringt keinen Schaden, das nimmt nicht Schaden, das nicht zabija, to prawda. Ich habe gedacht, das bringt ja keinen Schaden, niemanden einen Schaden, niemand wird dabei getötet. Das war zu lachen, man hat uns einen großen Eifer, und das komisch, ist in den Reihen gelaufen, geschlagen, geschrien, hat einen großen Wind, wir sagten, der einen großen Wind macht und das ist dumme Bednarek. Aber das war bis zum Sommer 1942, als ich in Hauptlager war. Ja, Herr Zeuge, dem Angeklagten Bednarek wird ja vorgeworfen, dass er Menschen totgeschlagen habe, das wissen Sie ja. Das sagen auch Häftlinge. Aber Sie selbst haben davon keine Wahrnehmung gemacht. Keinen Fall habe ich gesehen. Wieso haben Sie denn den Bednarek kennengelernt? Wieso? Ja. Nun war ein. Nur alle Blockälteste haben wir gekannt, die alte Häftlinge. Aber es war nicht Ihr Blockältester? Nein, nie. Nicht gewesen. Mhm. Nie war mein. Haben Sie schon in der Auschwitzer Zeit gehört, dass Bednarek Leute totgeschlagen haben soll oder erst nachträglich? Nachträglich. In Auschwitz selbst nicht? In Auschwitz selbst nicht. Und die zwei letzten Jahre in Goleschau auch nicht. Ich habe höchstens was erfahren von den SS und der politischen Abteilung. Wer wurde zum Tode verurteilt, vernichtet und so von meinen Kollegen und Bekannten. Also im Ganzen. Aber von Bednarek haben Sie dergleichen nicht gehört? Nein, ich habe ihn nicht. Sie hatten dann... Ich habe kein Interesse an ihn gehabt. Ja. Ja, also weniger das, als die Tatsache, dass sich herumgesprochen hat, ob er nun ein gefährlicher und gefürchteter Totschläger war oder ob sich herumgesprochen hat, dass er so ein bisschen, wie Sie eben sagten, Wind gemacht hat, ohne dass es zu ernsthaften Zwischenfällen gekommen ist. Чи ви боже так оповідано, що то є поважний мордерця, чи радше, що то є чоловік, який власне дуже вятру робить і нічого з тим не має? Ми, старі в'язні, так же ми мовили, але ці нові ще гобали, таці молоді хефтлінги ще гобали. Ми, альте хефтлінги, ми маємо так, über ihn gesprochen. Aber die neuen, die jungen Häftlinge, Zugänge. Sie hatten Angst vor ihm. Die Zugänge, ja. Da haben immer ganz. Herr Rechtsanwalt Ormond. Herr Dr. Kraul. Herr Rechtsanwalt Rabe. Herr Rechtsanwalt Dr. Laternse. Hochwürden, als Sie auf einen Angeklagten zeigten, haben Sie bemerkt, dass Sie nicht wüssten, ob Sie ihn aus der Presse oder noch aus Auschwitz kennten. Nun habe ich die Frage, in welchen Zeitungen haben Sie Bilder von den Angeklagten dieses Prozesses gesehen? In Pschekry. Pschekry, das ist ein Wochenschrift. Ja. Und wo erscheint diese Zeitung? Krakau. In Krakau. Ist sie weit verbreitet in Polen? No. Ja, in den Intelligenzkreisen und schwer zu bekommen. Ich bekomme durch die Post. Ja, ja. Und waren das große, deutliche Bilder? Nein, also Legitimations für die Passierscheine, so Format, ja. Bilder. War da bei diesen Veröffentlichungen auch ein Aufruf verbunden, es sollten sich Zeugen für diesen Prozess melden? Nein, habe ich nicht gesehen, gelesen. Ich erfuhr aus dem Radio, 3 Tage vor dem Prozess. Also im Radio? Im Radio, also 3 Tage vor dem Prozess, im Dezember voriges Jahr. Was wurde denn da bekannt gegeben? Wurden da Zeugen aufgerufen, sie sollten sich melden? Nein. Ich habe mich selbst angemeldet, dass ich viele kenne, die erste Zeit kenne ich, viele Häftlinge, viel gesprochen. Ich war damals Absolvent der Universität und nicht Geistlicher, Laie bin ich gewesen. Ja. Und wo haben Sie sich dann als Zeuge gemeldet? An die Generalprokuratur in Warschau und hier an... An die Staatsanwaltschaft in Frankfurt. In Frankfurt. Ja, ich danke. Herr Eichmann Knögel. Herr Zeuge, Sie nannten vorhin den Namen Schärpe. Woher kennen Sie den Angeklagten Schärpe? Den Angeklagten Schärpe kenne ich aus Goleschau. Der kam nach Goleschau als Sanitätsdienst. Ich wusste, dass er ein Oberschlesier ist. Von dem Gespräch mit meinem Vorgesetzten Mürbert, der Kommando in der Küche. Nur, ich dachte, dass er Polnisch versteht, aber ich war überzeugt, hat nicht Polnisch gesprochen, der war auch zu mir, zu den Polen, gut, freundlich, Nastavione und so. Seine Anstellung war. Anstellung war freundlich und gut, auch zu den Juden. Und wir haben gefreut, dass wir einen Sanitätsdienst haben in Goleschau, wie Angeklagte Schärpe. Herr Zeuge, haben Sie noch eine Vorstellung darin, wann der Angeklagte Schärpe nach Goleschau gekommen ist? Das Kommando wurde da... Vielleicht sagen Sie uns erstmal, Herr Zeuge, von wann bis wann Sie in Goleschau waren. Ich war in Goleschau Ende Juli oder erste Tage August. Da waren schon die Fachleute, 10 Fachmänner. Welchen Jahres? 42. Und bin ich also zur Entlassung. 2 Jahre, volle 2 Jahre ohne einen Monat. Und der Angeklagte Schärpe kam In der ersten Zeit. Herr Zeuge, haben Sie in Goleschau irgendetwas darüber gehört, dass der Angeklagte Schärpe dort selbstständig Selektionen gemacht haben soll? Nein, wurde nichts gesagt. Und wissen Sie überhaupt in Goleschau etwas über Selektionen? Ja. Das machte noch der Krankenstubechef, der Arzt, Dr. Rubinstein, mit dem Sanitätsdienst zusammen. Nur die lagen da auf, das waren schon die unfähig zu arbeiten. Die wurden nach Auschwitz geschickt. Die Selektion war nach Auschwitz in die Hauptlager. Aber die Kranke war aber nicht zur Vergasung. Wurde nie gesagt, dass die gehen zur Vergasung. Dankeschön, ich habe keine Fragen mehr. Herr Zeuge, haben Sie in Gollischau vielleicht den Angeklagten Schlage kennengelernt? Schlage. Schlage kenne ich von Herin, aber ich weiß nicht, ob aus Gollischau oder aus Auschwitz, weiß ich nicht. Schlage. Schlage. Sehr schön. Auf dem Block 11. Den anderen Herr habe ich auch gesehen, da in die Richtung Block 11 ging. Ja. Würden Sie sich mal da oben den ersten Angeklagten ansehen in der obersten Reihe? Kennen Sie ihn? Mitgemacht. Aus der Presse und aus dem KZ, das kann ich jetzt nicht sagen. Können Sie nicht sagen. Herr Zeuge, Sie haben eben von dem Angeklagten Boger gesagt, Sie hätten ihn wiederholt in den Block 11 gehen sehen. Hat er da ein Gewehr umgehabt oder nicht? Świadek powiedział, że widział często oskarżonego Bogera idącym do bloku 11. Czy on miał przy sobie oręż? Ja, die SS-Männer haben alle getragen im Lager. Ja. Kein Blockführer ist keine Pistole. Kein, alle nie Pistole, ach, nie, tylko Karabin. Karabin. Nein, mit dem Karabin habe ich nur gesehen Palitsch. Palitsch. Palitsch haben Sie gesehen. Ja, ein kurzes Gewehr. Und Boger haben Sie nicht gesehen mit einem Seil. Nein. Nein. Karabinem? Nie. Nein, mit dem Gewehr nicht. Sind keine Fragen mehr. Herr Staatsmann. Herr Zeuge, Sie sagten, dass in Goleschau auch Selektionen vorkamen, die der Dr. Rubinstein mit dem SDG machte. Nun war der Dr. Rubinstein, wenn ich recht unterrichtet bin, doch ein Häftlingsarzt, selbst ein Häftlingsarzt. Und wer war der SDG? War es nicht auch der Schärpe? Nachher war ein zweiter. Eine kurze Zeit, es waren Tage oder Wochen, das weiß ich nicht, waren zusammen, kam Nierzwicki oder Nowicki, aber der Angeklagte Nierzwicki. Nierzwicki, ja. Ich werde das jetzt polnisch erzählen, ja. ein Ereignis. Also in der Halle, wo wir Esszimmer haben und die Küche in Goleschau, habe ich gehört den Namen Nowicki. Ein SS-Posten rufte, Herr Nowicki. In der Küche habe ich das gehört. Und der hat die Antwort gegeben, ich heiße nicht Nowicki, ich heiße Nowicki. So habe ich verstanden. Ob Nierzwicki oder Nowicki, aber ich habe verstanden in der Küche, ich heiße Nowicki. Also polnischen Namen hatte der wahrscheinlich verstand Polnisch aus Pomer, das haben wir gewusst, dass er Polnisch versteht, polnischen Namen hat und aus Pomer. Mhm. Im Jahr, er hatte damals, ich weiß nicht, 25 bis 30, so viele Jahre alt war er. Wenn keine Fragen mehr sind von den Angeklagten, keine Fragen mehr zu stellen sind, bitteschön. Herr Vorsitzender, noch eine Frage. Hochwürden, Folgendes noch. Sie sagten also jetzt zum zweiten Mal, dass Sie nicht wüssten, ob Sie den die Eindrücke vermischen und vermischt haben. Ja, vielleicht kann gerade dieser Zeuge mal sagen, in Zusammenhang mit einer solchen Bekundung, kann ja vielleicht mal seine tatsächliche Erinnerung schildern. Die Erinnerung. Ja, woran denn Erinnerung? Woran die Erinnerung? Worauf er seine Angabe stützt, er wisse nicht, weshalb, ob er den betreffenden Angeklagten noch von Auschwitz her kenne oder in der Presse. Also Herr Dr. Latanzer, ich glaube nicht, dass wir diese Frage stellen sollten, denn der Zeuge sagt, ich habe in Auschwitz viele Gesichter gesehen und ich habe jetzt im Laufe des Prozesses auch in Bildern, in der Zeitung Bilder gesehen. Nun kann ich heute nicht mehr unterscheiden, was habe ich damals gesehen, was habe ich heute gesehen. oder jetzt gesehen in dieser Zeit, wenn der Zeuge das sagt, wie wollen wir sein? Er hat doch kein Motiv, er tut es doch nicht absichtlich, sondern es ist doch eben ein schwächetes... Das habe ich ja gar nicht auf keinen Fall gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mir gerade von der Antwort dieses Zeugen in diesem Zusammenhang vielleicht etwas versprochen, aber bitte entscheiden Sie. Herr Ärzte, also Rechtsanwalt, na, nehmen Sie den angeklagten Herrn 20 Jahren ab und ziehen Sie alle in SS-Uniform an, da erkenne ich alle. Ja, also ich glaube, dass wir die Fragen nicht weiter verfolgen sollten. Und wenn keine Fragen mehr an den Zeugen zu stellen sind, dann, Herr Zeuge, wollen Sie das, was Sie gesagt haben, beschwören.